weiß nicht mehr an welchem Tag du kamst in diesen Raum. Sagte Hallo unbemerkt, du sagst Goodbye bald schon. Mühelos die Klientel umgarntest du mit lyrischem Gefühl, das wirklich jetzt gestehen will ich, die Reizung war rein körperlich. Oh. Ich nahm mal deine Allüren hin, anfangs nur schwer konnte ich sie akzeptieren. Dein Modespleen und Burlesque-Kunst, ich nahm es als Erfahrung hin. Die vollbusige Dame mit holländischem Akzent, die wollt mein Denken folge ihr. Ihr Improvisieren war einstudiert, doch mein Herz schrie nur nach dir. Du bist im Herz mir in meine Seele, sollt alt ich werden, dich ich atmen will. Bist mir Geliebte, der beste Freund, meine Seele bewohnt. Meine Liebe für dich ist unermesslich, mein Respekt für dich unaussprechlich. Ewig jung, zeitlos, Spitze von Reinheit, elegant und voller Schönheit. Bist Rhapsodie und Komödie, bist Symphonie ein Bühnenstück. Bist jedes Liebeslied, das schrieb man hier, doch Liebes, was siehst du in mir? Du bist im Herz mir in meine Seele, sollt alt ich werden, nicht ich atmen will. Bist mir Geliebte, der beste Freund, meine Seele bewohnt. Du bist ein tolles Essay, verzeih, dass ich so seh, doch du bist jedes Jünglings Traum. Du bist keltisch, großbritisch, doch das sehe ich kritisch, kein Grund gibt's vom Team nun abzuhauen. Und da waren auch viele fern, wollt oft schon durchgehen mich wehren. Doch ich biss mir auf die Lippen und ich blieb, weil du das Wärmste bist, was es gibt. Du bist im Herz mir in meiner Seele, dort alt ich werde, nicht ich atmen will. Bist mir Geliebte, der beste Freund, meine Seele bewohnt. Du bist im Herz mir in meiner Seele, dort alt ich werde, nicht ich atmen will. Bist mir Geliebte, der beste Freund, meine Seele.